Am 14. und 15. November wurden das Sri-Lankische Erinnerungskomitee zum 5. Todestag vom großen Führer Herrn Kim Jong-il in Colombo, das Komitee zur Erinnerung an den großen Führer Herrn Kim Jong-il in Conakry, Guinea und das peruanische Gedenkkomitee zum 5. Todestag vom großen Führer Genossen Kim Jong-il in Lima gebildet. Die Erinnerungskomitees und das Gedenkkomitee beschlossen, zum 5. Todestag vom Genossen Kim Jong-il die politischen und kulturellen Veranstaltungen zur Lobpreisung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste wie Gedenktreffen und Filmschau bedeutungsvoll zu organisieren.